Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute alles laue halbe hass ich. Die lange Nacht über das politische Lied einer Sendung von Michael Kleff. Ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied, ein leidig Lied, Johann Wolfgang von Goethe. Erwartet nicht zu viel von meinen Liedern. Es geht ein Klang von Kälte durch die Welt. Die Ohren der Genossen sind geschlossen und ein Lied? Wer hört das noch? Wen stört das noch? Egal, wohin du singst, es bleibt belanglos. Das Leben schreibt die stärkere Musik. Georg Kreisler. Unpolitische Lieder gibt es überhaupt nicht. Franz Josef Degenhardt. Man muss nicht glauben, dass man über alles singen muss. Das ist Quark. Wenn jemand Musiker ist, ist er nicht mehr dazu berufen, die Welt zu retten, als wenn man Klempner ist. Man findet etwas schlimm und will darüber singen. Dabei kommt doch oft nur Mist raus. Sven Regener, Element of Crime. Alles laue, halbe hasse ich, was ich weiß. Nicht viel, das weiß ich. Auf die neunmal Weisen scheiß ich. Theodor Kramer. Liedermacher, das ist keine Sache der Vergangenheit. Auch wenn das Lied, vor allem das politische Lied, in Deutschland schon oft totgesagt wurde. Doch allein ein Blick in die monatlich erscheinende Liederbestenliste zeigt, wie bunt und lebendig die Szene in diesem Lande ist. Viele Musikerinnen und Musiker singen Lieder mit kritischen, nachdenkenswerten Texten. Sie alle stehen in einer langen Tradition, die man bis zu den Troubadouren im Mittelalter verfolgen könnte. Und schon immer gab es eine enge Verbindung von Musik und sozialen Bewegungen. Das Bürgerlied brachte die Haltung der vorrevolutionären liberalen Bewegungen 1848 zum Ausdruck. Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Air Corps We Shall Overcome, zu ihrer Hymne. Franz Josef Degenhardt beschrieb in den frühen 60er Jahren mit poetischen Bildern und skurrilen Metaphern die Wirklichkeit der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Mit Liedern lässt sich Geschichte also anhören. Doch lässt sich mit Musik Geschichte auch machen? Ich singe nicht für euch, ihr, die ihr eure Riemen enger schnallt, wenn es um Höheres geht. Ihr bis zum Rand voller Gefühlsmatsch, ihr, die ihr nicht so hasst wie eure eigenen verschwerten Leibe, die ihr euch noch in Fahnen wickelt, Hymnen singt, wenn euch der Strahlengürtel schnürt. Und nicht für euch, ihr Highlife-Spießer mit der Architektenideologie, ihr frankophilen Käselutsche, ihr, die ihr nicht so liebt wie eure eigenen parfümierten Köte, ihr, die euch nicht schämt, den Biermann aufzulegen, weil der so herrlich revolutionär ist. Nein, nicht für euch. Ich singe nicht für euch, ihr vollgestopften Allesfresser mit der Tischfeuerzeugkultur, ihr, die ihr eure Frauen so wie Steaks behandelt und vor Rührung schluchzt, wenn eure fetten Köter sterben, die ihr grinst, wenn ihr an damals denkt, wie über einen Herrenwitz. Und nicht für euch, ihr, die nur lebt, weil hier zu viel und anderswo zu wenig Brot herumliegt, Tempelstufenhocker, ihr, die ihr nicht so liebt wie eure eigenen bemalten Bäuche, die ihr mit blödem Haschisch lächeln, eure gesetzlosen Gesetze vor euch hinlallt. Nein, für euch nicht. Ich sing für euch, die ihr die feige Weisheit eurer Heldenväter vom sogenannten Lauf der Welt in alle Winde schlagt und einfach ausprobiert, was richtig läuft, die ihr den Lack, mit dem die Architekten überpinseln, runterbrennt von allem rissigen Gebälk. Für euch, die ihr die fetten Köter in die Sümpfe jagt, nicht schlafen könnt, wenn ihr an damals denkt und alle Allesfresser schnarchen hört und nicht auf Tempelstufen hocken wollt, solang der Schlagstock noch die weiße Freiheit regelt, Napalm noch die Speise für die Armen ist. Ich sing für euch. Ja, Interviews mit Gisela May, mit Ernst Busch, mit Barbara Thalheim, ganz besonders DDR-Sänger, aber auch mit einfachen Mitgliedern von Singleclubs, Interviews mit Franz Josef Degenhardt, mit Dietrich Kittner, fast alles, was Rang und Namen hat. Wenn Holger Böning nicht gerade als Professor für neuere deutsche Literatur und Geschichte der deutschen Presse an der Universität Bremen vor seinen Studenten steht, dann stöbert er gerne in seinem immensen Ton- und Printarchiv in Sachen politisches Lied. Ein Thema, über das Böning auch regelmäßig schreibt. In seinem Buch »Der Traum von einer Sache – Aufstieg und Fall der Utopien im politischen Lied der Bundesrepublik und der DDR« spricht er von der Macht der Töne, die ein Lied zum Mittel politischer Identitätsfindung werden lassen. Für ihn zeigen schon die Lieder der Reformation, wie eng historische Ereignisse mit dem politischen Lied verbunden sind. Das Lied zum Beispiel »Ein feste Burg ist unser Gott«, das Friedrich Engel später als Marseillaise der Reformation bezeichnet hat, das ist ein typisches Beispiel, Zeit eines Aufbruches, eines religiösen Aufbruches, der sehr, sehr stark durch Lieder begleitet war. Dann die Zeit des deutschen Vormärzes, also Vormärzzeiten, das könnte man verallgemeinern, sind immer Zeiten, in denen auch gesungen wird. Genauso wie es Nachmärzzeiten gab, nämlich Zeiten nach gescheiterten Revolutionen, nach gescheiterten Hoffnungen, die eben arm sind an Liedern. Ich glaube, eine Zeit, wie wir sie im Augenblick haben, wie wir sie in der Geschichte auch nach 1848 haben, in denen diese Lieder schnell zunächst jedenfalls vergessen waren. Und dann eben beispielsweise gerade diese Vormärzlieder von Peter Roland, Hein und Oss und so weiter in der Vor-68er-Zeit und in der 68er-Zeit wieder aufgegriffen wurden und sehr populär wurden. In den Jahren nach 68 gab es ja dann noch durchaus eine Phase von mehreren Jahren, wo politische Lieder und Bewegung da waren in einem Zusammenhang, ob man an die Anti-Atomkraft-Bewegung denkt, ob man an die Anti-Vietnam-Kriegsbewegung denkt, ob man an die großen Streiks im Ruhrgebiet denkt, wo viele Musiker ja involviert waren. Und dann hat man den Eindruck, dass spätestens Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die Kurve richtig runtergeht und nie wieder hochgekommen ist. Also ich bin zunächst mal der Meinung, dass man da nicht verallgemeinern darf. Wenn in den 60er Jahren die Medien einen regelrechten Hype um die politischen Lieder gemacht haben, dann spätestens mit dem Engagement solcher Liedersänger wie Degenhardt, wie Wader, die zu Kommunisten wurden und nirgendwo mehr gespielt wurden. So ist es eigentlich auch in den 80er und 90er Jahren gewesen, dass es durchaus noch hunderte von Sängern und Gruppen gab, dass die aber eigentlich darauf angewiesen waren, eben in kleinen Sälen, in kleinen Clubs und so weiter zu spielen und ihnen einfach der öffentliche Lautsprecher fehlte, den sie in den 60er Jahren sehr stark gehabt haben. Wir haben jetzt in unserem Gespräch mehrmals das Stichwort Waldeck 1968 erwähnt und die Rolle, die die Liedermacher dort gespielt haben, auch für eine politische Bewegung. Das sind alles westdeutsche Liedermacher. Nun gibt es aber auch eine Liedermacher-Tradition im Osten Deutschlands, die man eigentlich erst hier wahrgenommen hat, in den Jahren, nachdem die Mauer gefallen ist. Ja, das Interessante ist, dass es etwas Waldeck-Vergleichbares in der DDR durchaus gab. Die Singeclubs, von denen immer gesagt wird, die ganze Singebewegung, dass sie total staatlich bestimmt gewesen wäre, daran mag einiges sein. Aber es ist so, wo man gemeinsam singt und wo man über Lieder diskutiert, da werden emanzipative Kräfte auch freigesetzt. Und die sind nicht zuletzt zu bewundern gewesen nach 1989, mit solchen Sängern wie Hans-Eckart Wenzel, wie Gundermann, wie Barbara Thalheim. Man könnte noch einige weitere nehmen, aber das ist jedenfalls eine ganz große Bereicherung dann auch für ein westdeutsches Publikum gewesen, das vorher kaum die Chance hatte, diese Sänger wahrzunehmen. einsam hinter mancher dicken Wand sitzt die Weltbank ganz alleine. Und es fallen ihr aus der dürren Hand schier vor Schwäche die Geldscheine. Polizisten stehen vorm Haus in Dreierreihen, so als wäre die Weltbank im Arrest. Während wilde Hippies draußen grün und schreien und man sie große Steine werfen lässt. Ach, das Vaterland ist pleite und es kann sich nichts mehr leisten. Retten können es nur sehr Gescheite, Banker und zwar weit gereiste. Es fallen die Grenzen, das Geld kann marschieren, spielt auf zu Freudentänzen, die Verlierer verlieren. Ja, wer reich ist und satt, ja, wer reich ist und satt, der ist so gerne, der ist so gerne, der ist so gerne ein Demokrat. Jeder kauft doch gerne gut und billig ein, seid doch nicht moralisch so borniert. Wollt ihr immer offline und Verlierer sein, bis das Leben sich gar nicht mehr rentiert. Was ist schlimm, wenn man dein Überbein in Hongkong operiert, ist doch nicht schwer. Setz dich einfach in den Billigflieger rein und fahr den Schnäppchen hinterher. Der Gewinn wächst ungeheuer, Geld kann niemals stinken, kann nur duften. Deutsche sind uns viel zu teuer, darum lassen wir die anderen schuften. Es fallen die Grenzen, das Geld kann marschieren, Spiel auf zu Freudentänzen, die Verlierer verlieren. Ja, wer reich ist und satt, ja, wer reich ist und satt, der ist so gerne, der ist so gerne, der ist so gerne ein Demokrat. Kauf dir doch dein Herz in Singapur, da zahlst du nur den halben Preis. Schaffe doch dein Geld, wo immer nur es sich zu vermehren weiß. Bau dir mal ein Haus im Senegal und gönn dir ein Begräbnis in Hanoi. Wo du dich verliebst, das ist doch scheißegal, Hauptsache die Liebe, die ist treu. Kauf einen Job hier an der Küste Elfenbein und zahle deine Schulden im Sudan. Aber pack dir lieber was zu fressen ein, weil man dort sehr schnell verhungern kann. Es fallen die Grenzen, das Geld kann marschieren, spielt auf zu Freudentänzen, die Verlierer verlieren. Ja, wer reich ist und satt, ja, wer reich ist und satt, der ist so gerne, der ist so gerne, der ist so gerne ein Demokrat. Sogleich daraus ihr Beatstick, ta-ta. Wenn man fragt, ob die Liedermacher-Szene in gewisser Weise auch so eine Art musikalischer Orientierungspunkt für eine intellektuelle Szene war, kann man sagen, dass letztendlich all das, was aus 68 hervorgegangen ist, auch mit beeinflusst wurde durch das, was gesungen wurde. Ich glaube, die politischen Lieder dieser Zeit, also der frühen 60er und Mitte der 60er Jahre, haben vor allen Dingen die Funktion gehabt, dass viele Leute gesagt haben, ja, genau das denke ich auch, das meine ich auch, so sehe ich das auch. Und man kann genau verfolgen, die rasche Radikalisierung, die in diesen Liedern vor sich geht, die geht genau auch mit den Hörern dieser Lieder vor sich. Nicht wegen der Lieder, aber gemeinsam mit den Liedern. Ich halte es für eine der interessantesten Erscheinungen dann der 70er Jahre, wie solche Gruppen wie Tonsteine Scherben, später aber auch Konstantin Wecker, jetzt auf einmal fragen, der individuellen Lebensorganisation. Wie lebt man zusammen? Wie erzieht man seine Kinder? Wie geht man mit seiner Frau um? Wie geht man mit seinem Mann um? Das sind alles Dinge, die auf einmal in politischen Liedern thematisiert wurden und mit denen das Gedankengut der Studentenbewegung tatsächlich in der allgemeinen Bevölkerung in hohem Maße verstärkt wurde. Die großen Festivals auf der Burg Waldeck fanden zwischen 1964 und 1969 im Hunsrück, oberhalb einer kleinen Burgruine nahe der Mosel statt. Die Veranstaltungen waren eine Auseinandersetzung mit dem soziokulturellen Mief der Adenauer-Restauration. Sie setzten den Schlagersängern und Heile-Welt-Propheten andere deutsche Texte entgegen und rissen die alten deutschen demokratischen Liedtraditionen aus ihrem Schattendasein. Schon in den 20er Jahren waren Sänger und Klampfenspieler auf das Gelände gezogen, um sich bei sogenannten Singewettstreiten im Gesang zu messen. Über 40 Jahre später wurde die Waldeck für einige Zeit zum Treffpunkt einer sich neu besinnenden Liedersängerzunft, zu denen unter anderem Franz Josef Degenhardt gehörte. Was ich machte, war anknüpfen an eine Deutschliedtradition, vor allem an die Vormärztradition und an die Tradition des französischen Liedes. Wieder nach der unsäglichen Zeit zwischen 33 und 45, wo diese Lieder ja zerstampft wurden, wie ich in einem Lied singe, wieder da anknüpfend diesen Faden aufzunehmen und neue kontemporäne Lieder dieser Art zu schreiben. Diesmal werd ich nicht mit Ihnen ziehen, werd nicht mal winken, nicht an meinem Hof durchstehen. Wenn Sie die schwarzen Boote strandwärts tragen, verschwitzt im Gleichschritt, den die Trommeln schlagen. Wenn man im Chor die Killerhymne singt, der Priester seinen nassen Besen schwingt. Diesmal werde ich nicht. Franz Josef Degenhardt trug seine zeitkritischen und poetischen Stücke vor. Dieter Süverkrüpp wurde mit seinen satirischen Liedern, die die politische Unbedarftheit verspotteten, als frechster Sänger des Treffens gefeiert. Fasia Jansen trat in Begleitung der Konrads mit Liedern gegen die Atombombe, gegen Notstandsgesetze und Faschismus auf. Ich lag heute Nacht im Traume, mein Herz war voll Angst und Not. Ich sah die Bombe fallen und Millionen Menschen tot. Ich ging zum Hospitale zu sehen, ob meinen Mann ich find. Doch das Hospital war verschwunden, war nur radioaktiver Wind. Millionen Menschen in Trauer, Millionen in Todesqual. Ich sah das ganze Verbrechen und die Welt war von Asche fahl. Das war ja so, dass Süverkrüpp und ich an und für sich diejenigen waren, die diese in Anfängen diese starken politischen Lieder, also Ostermarschlieder gegen Atombomben und so weiter reingebracht haben. Und das war damals so, als wenn man heute die Internationale singen würde. Also die Leute hielten also die Luft an und es war eine unheimliche Diskussion über diese Lieder, nicht, ob man sowas überhaupt singen könnte und so, nicht. So, dass, glaube ich, wir schon so im ersten Jahr unheimlich Staub aufgewirbelt haben mit unseren Sachen, die ja damals der Gerd Semmer auch noch zum Teil geschrieben hat. Ich hatte selber früher schon begonnen, mich mit Chansons, hatten wir es damals, zu beschäftigen. Gerd Semmer war sowohl Übersetzer französischer Lieder aus der Revolution als auch Texter unserer gemeinsamen Chansons damals. Und wir kamen also dann mit unserem Material auf die Waldeck und es stellte sich heraus, dass diese politischen Lieder doch ein bisschen in das eher romantische und natürlich schon wieder den Stachel lockende, aber ein wenig doch auch, naja, so in der Landschaft stattfindende Wohlsein einbrach, wie die Wilzer und den Porzellanladen. Ich vermisse Nationalgefühl. Gestern Abend plötzlich im Gewühl kam abhanden mir mein Nationalgefühl. Eben hatte ich's noch, auf einmal war es weg. Ach, wo war es nur? Lag es vielleicht im Dreck? Oder hatte es ein Taschendieb geklaut? Fiel's in den Café und ist dort aufgetaut. Ich vermisse, oh, mir wird ganz schwül. Ich vermisse so mein Nationalgefühl. Ich vermisse so mein Nationalgefühl. Besucher aus den USA, das dortige Newport Folk Festival, war ein großes Vorbild für die Waldecker, brachten 1968 die Ideen der Bürgerrechtsbewegung nach Deutschland. Unter den Künstlern unter anderem Odetta, Phil Oakes und Guy Caravan. We are fighting for our freedom, we shall not be moved. Fighting for our freedom, we shall not be moved. Just like a tree that's planted by a moon. Politisch orientierte sich das Festival immer mehr nach links. 1968 wurden musikalische Programmpunkte und kritische Analyse noch enger als in den Vorjahren miteinander verbunden. Der Soziologe Arno Klönne referierte über Sozialutopie und Sozialkritik im neuen deutschen Chanson. Und das Thema des Wiener Künstlers und Theoretikers Rolf Schwenter lautete Theorie der Subkultur. Mit den harten Schlägen einer Kindertrommel parodierte er ein Liebeslied von Reinhard May. Ich würd für Ehre leben, Gendarm oder Soldat, und würde im Getriebe des Staats ein kleines Rad. Hannes Wader, der auf der Waldeck seinen Durchbruch mit anfangs noch eher persönlichen als politischen Liedern feierte, meint im Rückblick: 68, da fand eine Überpolitisierung statt. Und es wurde diskutiert, es wurde alles Mögliche gemacht, es wurden politische Programme aufgestellt, es trafen sich politisch engagierte Gruppen aller verschiedenster Couleur. Es wurde natürlich auch die Forderung gestellt, stellt eure Gitarren in die Ecke. Die Waldeck sollte Zentrum des Widerstandes werden. Und solche grotesken Situationen gab es natürlich auch. Es artete natürlich ein bisschen aus, war aber nichts anderes als zum Beispiel ein Spiegel der allgemeinen Situation in Deutschland, der allgemeinen politischen Situation, des politischen Aufbruchs der späten 60er Jahre. Wieder ein Lied von mir selbst. Ich friste in einem Loch unterm Dach, als armer Hund mein Dasein. Hab wenig zu essen, drum lieg ich oft wach und hungre bei Wasser mit Wein. Und starrt die nackte Wand mich auch an. Was macht das schon? Jetzt hängt ja daran ein Bild von ihr. Sie schenkte es mir. Eigentlich hat sich 68 auf der Walde getan, was sich überall getan hat. Auch ein junger Walter Mossmann, der später als Protagonist der Anti-AKW-Bewegung mit seinen sogenannten Flugblattliedern bekannt wurde, kam mit seinen ersten eigenen Chansons auf die Burg Waldeck. Da gab es Institutionen, gerade so im Bereich von Kultur, die wurden auch aufgebläht durch die Medien, wie ja die Waldeck auch, die sind immer größer geworden, unzählige Fernsehshows drüber gelaufen. Und dann sind Leute hingekommen, haben gesagt, also erstens herrscht die Öffentlichkeit, die wollen wir jetzt mal auch benutzen für wichtige Fragen. Also da gibt es die Notstandsgesetze, da gibt es Polizeieinsätze, da gibt es Streiks an Unis und so weiter. Darüber wird jetzt geredet. Und gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge herstellen. Also wenn gesungen wird, wem nützt das, wem macht das Spaß, welche Folgen hat das und so weiter. Und das Problem war nur 68, so diese unglaubliche Selbstüberschätzung, was jetzt da auf der Waldeck, wo so 3000 Leute zusammen waren, von denen die Mehrzahl politisch interessiert waren in dem Augenblick, ja. Da kam dann so Resolutionen, die Waldeck zu einem Zentrum des europäischen Widerstandes machen und so Quark, nicht? Warum sag an, Gitarrenmann, singst du nicht so, wie's jedermann kann? Warum singst du nicht am Meer aus Vietnam? Schwimm doch mit uns im Gegenstrom, schlage die Trommel, amigo home. schwing das Marschierbein, wir ziehen übern Kurfürstendamm. Nein, euer Happening ist mir zu dumm. Nein, eure Lieder sind mir zu stumm. Nennt mir das Murmeltier, das ihr mit der Trommel geweckt. Schlagzeilen aus dem Ärmel geschwitzt. Donnerprotest, schon abgeblitzt. Eilet ihr Bürger, hei Hussa, da wird der Bürger geschreckt. Unter dem Thema Gegenkultur wurde die Waldeck 1969 zu einem Arbeitstreffen mit Musik- und Theaterdarbietungen. Beat- und Underground-Gruppen prägten das Geschehen. Nach 4 Tagen Antikultur war diese Phase der Geschichte der Festivals auf Burg Waldeck zu Ende. Mein Name ist Lutz Kirchenwitz. Ich bin Vorsitzender des Vereins Lied und Sozialer Bewegung und in dieser Funktion leite ich auch das Festival Musik und Politik, das wir seit dem Jahr 2000 jedes Jahr im Februar durchführen. Lieder, die sich sehr direkt auf die Realität einlassen, auf politische und soziale Probleme. Diese Lieder, die haben mich schon immer am meisten interessiert und das sind für mich die politischen Lieder und denen möchte ich gern auch weiterhin so ein Podium wie das Festival Musik und Politik bieten. Das Festival Musik und Politik geht auf die Geschichte des Festivals des politischen Liedes der DDR zurück, das zwischen 1970 und 1990 alljährlich in Berlin stattfand. Von Degenhardt und Flo de Cologne bis zu Wader, Wecker und Zupfgeigen Hansel reicht die Namensliste der westdeutschen Künstler. Zu den DDR-Teilnehmern gehörten unter anderem Reinhold Andert, Kurt Demmler, Gerd Gundermann, Gerd Schöne und Wenzel. Unter den internationalen Gästen waren Billy Bragg, Miriam Makeba und Pete Seeger. Mikis Theodorakis nannte das Festival des politischen Liedes 1983 eine internationale Institution. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time for every perfection. Für die DDR, für Organisatoren, Künstler und Publikum war das Festival ein Fenster zur Welt, wobei für alle Hoffnung und Enttäuschung, Engagement und Instrumentalisierung, Förderung und Repression immer dicht beieinander lagen. Die Veranstaltung war eng verknüpft mit der Zeitgeschichte der 70er und 80er Jahre, mit Vietnam und Chile, mit Kaltem Krieg und Mauer, mit Friedensbewegung und Kampf gegen Apartheid, mit Stagnation, Modernisierungsversuchen und schließlich dem Zusammenbruch des Staatssozialismus. Für die DDR-Szene war das Festival ein wichtiges Podium, wobei in den meisten Veranstaltungen ein weitgehend harmonischer Start vorgeführt wurde. Bei kleineren Konzerten ging es differenzierter zu, aber eindeutig oppositionelle Künstler wie Wolf Biermann, Stefan Kraftschick oder Bettina Wegner hatten da keine Chance. Zwei Namen für ehemals gleiches Land, die Grenze geht mitten durchs Ich. Verschiedene Fahnen, nur farblich verwandt, im Muster verwirren sie sich. Von Deutschland nach Deutschland ein Katzensprung, wie gut, dass die Sprache fast stimmt. Von der Wut lügt man sich bis zur Mäßigung und hofft, dass man wieder schwimmt. Mit dem Zusammenbruch der DDR verlor das Festival des politischen Liedes seine bisherige Funktion und die Infrastruktur, die es ermöglicht hatte. Nach dem zunächst erfolgversprechenden, dann aber doch gescheiterten Nachfolgeprojekt Zwischenweltfestival in den 90er Jahren wurde dann 2000 das Festival Musik und Politik ins Leben gerufen. In diesem Jahr wurden mit mehreren Veranstaltungen 3 ganz große Namen geehrt, die untrennbar mit der Idee von Musik und Politik verbunden sind. Pete Seeger, Mikis Theodorakis und Wladimir Wysotzki. Ich habe Festivaldirektor Lutz Kirchenwitz gefragt, welche Rolle politisches Bewusstsein bei der heutigen Szene spielt, wenn man sie vor dem Hintergrund der Lebensläufe und der Karriere dieser 3 großen Künstler betrachtet. Naja, ich meine, Theodorakis, das ist ganz große Geschichte, die sich in dieser Person, in dieser Biografie, die da fokussiert ist. Das kann man natürlich jetzt bezogen auf Musik jüngeren Datums und jüngere Musiker schwer damit vergleichen, ne? Also es gibt die wie Microphone Mafia, die sich mit historischem Lied gut, mit klassischen Arbeiterliedern, mit antifaschistischer Geschichte beschäftigen. Das ist ganz interessant. Da sieht man einen Bezugspunkt und sieht, dass sich Leute bewusst dazu in Beziehung setzen. Es gibt aber natürlich auch die Erscheinung, wie etwa die russische Sängerin, die erst sagt, um Gottes Willen, nein, Politik nicht, nur Musik. Also wie die Leute das selbst reflektieren, ist natürlich ganz unterschiedlich. Diejenigen, die sich so ganz bewusst und direkt in einen politischen Zusammenhang stellen, ja, gibt es schon einige, aber sicherlich sind das nicht so viele. Wie schwer ist es mit dem politischen Lied, sich auf dem Markt der künstlerischen Angebote in einer Stadt wie Berlin zu bewegen? Ja, es ist schwierig. Also man merkt die Ost-West-Unterschiede und die Unterschiede zwischen den politischen Lagern. Also bei den linken Zeitungen im Osten hat man natürlich auf jeden Fall erstmal bessere Karten als bei denen so aus dem bürgerlichen Mainstream, sage ich mal. Ganz eindeutig, nicht? Da ist man dann schon erstaunt, wenn auch mal eine andere Zeitung kommt oder was darüber schreibt. Gegenüber jetzt, sagen wir, den Förderfonds für künstlerische Initiativen, da hat man natürlich auch schlechte Karten. Also da soll es möglichst innovativ und möglichst schräg sein und Musik an ungewöhnlichen Orten. Also dass man einfach einen ganz normalen Konzertsaal nimmt und da auch traditionelle politische Lieder gemischt mit anderen Sachen macht, das ist erstmal nicht schick. Also damit kann man keinen Blumentopf gewinnen bei irgendwelchen Förderanträgen. Deshalb, also, na klar, wir sagen auch durchaus, dass es eines kann man als politische Bildung betrachten, was wir machen. Und naja, von der Strecke gibt es ja dann eben auch ein bisschen Förderung von den linken Stiftungen wie Rosa-Luxemburg-Stiftung und Helle Panke in Berlin. Und naja, zeitweise hatten wir auch sogar mal eine Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Naja, auf der Schiene geht's noch ein bisschen, aber sonst wenig Möglichkeiten. Kennst du die Zeit, wo nimmer die Sonne scheint, Gesichter versteinert, wo keiner lacht, wo Menschen nicht mehr Menschen sind? Die Zeit, die Kinder zu Killern macht, die eiskalt lächelnd Menschen frisst, wo keiner mehr sicher ist. Die Zeit im Spätkapitalismus, die Zeit im Spätkapitalismus, die Zeit im Spätkapitalismus, die Zeit im Spätkapitalismus, die Zeit, die Zeit. Ich bin Kai Degenhardt, ich mache politische Lieder und politische Lieder, wie ich sie mache, sind für mich Songs, die sich damit auseinandersetzen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, den Macht- und Herrschaftsverhältnissen und die sich nicht damit abfinden, sondern sie versuchen zu verändern und sogar die grundsätzlichen Spielregeln versuchen zu verändern. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte man sagen. Der 1964 geborene Kai Degenhardt ist der Sohn von Franz Josef Degenhardt. Mit dessen Liedern sowie im politisch-kulturellen Umfeld der linken Szene jener Jahre wuchs Kai Degenhardt auf. Folk, Rock, Punk, Wave und Reggae begleiteten ihn musikalisch in den 70er und 80er Jahren. Zu den Künstlern, die ihn beeinflusst haben, gehören Bob Dylan, Frank Zappa, Rio Reiser, Joe Strummer, Hans Eisloder, Billy Bragg. 1997 veröffentlichte Kai Degenhardt sein Debüt. Was verbindet ihn mit seinem Vater, Deutschlands berühmtesten Protestsänger, den er über 20 Jahre lang an der Gitarre begleitet hat, bei Plattenaufnahmen und bei Konzerten? Das färbt natürlich ab, da kann man nicht mehr, kann man sich nichts vormachen. Und das Genre als solches, einfach, dass ich, das ist sehr gemeinsam, das textorientierte, ich würde auch sagen literarisch, poetisch textorientierte und Bezug nehmend immer auf das aktuell gesellschaftlich-politische innerhalb der Texte. Das ist sehr gemeinsam und ich glaube, die Unterschiede sind ja die einmal verschiedene Perspektiven, die sich auch durch verschiedene Persönlichkeiten, auch durch unterschiedliches Alter ergeben, durch andere Zeiten, in denen man geprägt wird. Und dann hat es bestimmt auch etwas Trennendes oder nicht Gemeinsames, der musikalische Background, mit dem man groß wird und der dann ganz automatisch als seine Vorlieben in die eigene Musik einfließen. Als Franz Josef Degenhardt angefangen hat, politische Lieder zu schreiben, zu präsentieren, damit aufzutreten, fanden wir ja in Deutschland eine bestimmte politische Rahmenbedingungen vor. Wenn man an die frühen 60er Jahre, späten 60er Jahre denkt, wie unterscheiden sich diese Rahmenbedingungen für einen Künstler von denen, in denen man heute arbeitet, mit diesem Genre? Ich würde mal sagen, so aus der Distanz heraus gar nicht mal so groß. Mein Vater erzählte mir immer, dass er seine ersten Auftritte waren in so Jazzclubs. Da traf sich eine Subkultur und da war die gemeinsame Klammer eben, dass man eine Kultur jenseits des damaligen miefigen, piefigen Spießer-Mainstreams machte und erleben wollte. Und ein bisschen empfinde ich das heute so, oder, dass es gibt keine Orte oder ganz, ganz wenige, wo noch sowas läuft wie Live-Musik. Und da finde ich mich ja selber auch oft wieder in kleinen Clubs und Cafés, wo auch Jazz, Blues, Folk läuft. Und es findet auch nicht in den Medien statt, das ist ganz an den Rand gedrängt. Insofern hat das, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten zu dieser Zeit nach 45, in diesem Nachkriegsdeutschland. Heute nach 89, 91, nach einer weltweiten Niederlage der Linken, würde ich auch sagen. Das hat, denke ich, auch immer damit zu tun, mit einer Abwesenheit einer außerparlamentarischen linken Bewegung. Heute hat man ja den Eindruck, dass eben man wahrscheinlich eine ganze Reihe von Liederleuten hat, die politische Lieder schreiben. Aber es gibt kaum eine politische Bewegung in dem Bereich. Ja, das ist richtig. Ich weiß auch nicht, es gibt bestimmt auch viele, die das machen. Man kann es ja sehen im Internet, bei YouTube oder MySpace, wenn man über verschlungene Pfade da irgendwie hingelangt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die das machen. Es gibt ja auch linke Gruppierungen, die aber sehr zersplittert sind. Es gibt ja auch eine parlamentarisch wieder erstarkte Linke hier in Deutschland. Aber tatsächlich, das, was auf den Straßen passiert, was an den Universitäten zum Beispiel passiert, bei Jugendlichen, die ja auch oft so ein Katalysator für sowas sind, was dann an Kultur wieder passiert, da fehlt tatsächlich was. Die Ursachen dafür zu benennen, ist natürlich nicht ganz leicht. Ruht ja in der Funktionsweise dieses ganzen Systems und seiner Gleichschaltung auch. Ich glaube, dass die Kulturindustrie inzwischen, anders noch als Anfang der 60er Jahre, zu einem ganz, ganz wichtigen Herrschaftsmoment auch geworden ist. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die Gesellschaft wirklich durchsetzt und durchzogen ist mit dieser Massenkultur. Es gibt ja kaum Orte, wo nicht Musik läuft, wo nicht Shows laufen, wo keine Werbeplakate oder Werbeclips abgespielt werden. Das alles ist ja ein ganz großer Zustimmungszusammenhang zum Hier und Jetzt und so eine Art Gleitmittel für die Geschäftsgrundlage im Güter- und Leistungsaustausch des Kapitalismus, sage ich jetzt mal. Ja, genau, am Fließband mit Blaumann. Renten- und Alo versichert, Weihnachts- und Urlaubsgratifikation. Arbeit und Leben, 37.6 Betriebsverfassungsgesetz. Der ganze unsexy Stammbelegschaftsklimbim. Trillerpfeifen-Demo vorm Werkstor, Pappschilder und Gewerkschaftscappy, Flechtslippers und roter Schal, Kaffee und Bier, Gulaschkanone Käsebrötchen und Sonntagmorgen Puschenjatz. Ja klar, früher mal Gramsci-Seminar, IG Metall Sprockhövel. Aber ich sag euch was, wenn ich weg bin, bin ich weg. Dann bleibt nur noch Jürgen aus dem Oberbayern. Sagt Hallo zur Unterschicht. Was ist ein politisches Lied heute? Was sind Aspekte, die Sie als wichtig beschreiben würden? Also ich kann es ja nur beschreiben, wie ich es für mich als wichtig sehen würde, als linker Marxist, als der ich mich sehe. Mir geht es darum, in meinen Liedern Herrschaftsverhältnisse aufzuzeigen, sie kenntlich zu machen, die ja in den Mainstream-Medien überhaupt nicht vorkommen. Ja, im Gegenteil, die verschleiert werden sollen. Sie aus einer Perspektive zu beschreiben, die vielleicht widerspenstig ist, und sie dadurch zu kritisieren und Ein grundsätzlich politisches Lied ist natürlich jedwedes Lied. Es kann ja, politisch heißt ja nichts anderes, als sich auf die Gesellschaft irgendwie beziehen. Und auch wenn man meint, ich sage bewusst nichts dazu, dann sagt man ja doch eine ganze Menge. Gibt es einen Raum dazwischen, also zwischen dem politischen Lied, das so tut, als sei es keins, und dem expliziten politischen Lied, so wie Sie es verstehen? Ich denke zum Beispiel an Sven Regner, den Sänger von Element of Crime, der vor kurzem in einem Interview sich dagegen gewandt hat, dass über Musik politische Inhalte transportiert werden. Ich sehe es immer ein bisschen polemisch. Das ist polemisch gemeint und soll so ein bisschen davon ablenken, dass man selber die Schnauze hält, habe ich das Gefühl. Denn man muss nicht mit politischen Slogans um sich hauen, um ein politisches Lied zu machen. Man kann gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse kenntlich machen und sie beschreiben, ohne dass man jetzt irgendwie unbedingt mit Wortparolen durch die Gegend rennt und irgendwie agitiert, parteipolitisch agitiert und so weiter. Das ist ja auch gerade ein Trick oder vielleicht das Geheimnis von bestimmter Poesie, dass das, was man sagen will oder das, was Ergebnis von so einem Rezeptionsprozess ist, in den Köpfen der Zuhörer selber passiert. Man muss das nicht unbedingt eins zu eins formulieren im Lied. Das kann auch Ergebnis eines Rezeptionsprozesses sein. Nie ein Zögern vor dem nächsten Moment, keine Angst vor Misslingen. Wie ein Springer, der die Höhe nicht kennt, so entsteht ein Lied beim Singen. Man sagt, nichts auf der Welt sei so frei und heiß, nichts könne tiefer eindringen als ein Gesang, der sein Ende noch nicht weiß und entsteht beim Singen. Wir sind nur Menschen und wir grübeln jeden Tag, was mag der nächste Tag bringen? Die alten Lieder soll sie hören, wer sie mag, sie entstehen nicht beim Singen. Traf einen Weisen im verlassenen Bergwerk, tat mit dem Gewicht der Welt ringen. Er sagte eins nach eins, worauf ich merk, dann geh ich, wohin alle gingen. Rate, was ist das? Glaubt selbst, es sei ein Zwerg und kann nichts erzwingen. Aber lässt man es wachsen, wird es riesig wie ein Berg. Ein Lied entstanden beim Singen. Wir sind nur Menschen und wir grübeln jeden Tag. Was wird der nächste Tag bringen? Wenn es uns mies geht, vielleicht daran liegen mag, dass wir nicht mal im Schlaf singen. Ich saß alleine in der lauten Muschelbar, von Gläsern hört ich's klingen. Ein Mann sprang auf und sang so hell und klar, immer zu nur vom Singen. Ich sah ihm zu und ich fragte, wer das war. An Tönen hoch hörte ich ihn springen, verstand kein Wort und war doch wunderbar. Die anderen Leute fortgingen, bis er und ich, sonst war niemand mehr da, allein Arm in Arm hingen. Wir ritten los auf einem Lied so rein und rar und es entstand beim Singen. Wir sind nur Menschen und wir grübeln jeden Tag, was wird der nächste Tag bringen? Die alten Lieder sollen sie trösten, wer sie mag, sie entstehen nicht beim Singen. Wir sind nur Menschen und wir grübeln jeden Tag, wie wir denn eigentlich klingen. Vielleicht wie dies hier, bitte glaubt mir, wenn ich sag, dies Lied entstand beim Singen. Ich bin Manfred Maurenbrecher, ich schreibe viele Lieder, alle davon halte ich für politisch. Manfred Maurenbrecher, ein Poet am Klavier. Geboren 1950 in Berlin, Klavierunterricht, Liebe für Gedichte, Cohn, Dylan, Degenhardt. Erste Songs und erste Auftritte Anfang der 70er Jahre. 1982 schrieb Maurenbrecher seine Promotion über den Schriftsteller Hans Hennejan. Er schlug eine mögliche Karriere als Bibliothekar aus und wurde schließlich von Herwig Mitteregger von Spliff in das, wie es in seiner Pressevita heißt, Profi-Unterhaltungslabyrinth eingeschleust. In den Folgejahren nahm er mehrere eigene LPs auf, schrieb Rundfunk- und Songtexte unter anderem für Spliff, Veronika Fischer, Hermann van Veen und Renan Demirkan. Ich habe mich mit Manfred Maurenbrecher darüber unterhalten, wie sich sein Selbstverständnis als Liedermacher in den Jahren seit der Gründung seiner ersten Band Trotz und Träume verändert hat. Wir waren alle sehr jung, Mitte 20 und wollten Musik machen, die politischem Bewusstsein entspringt und uns auch politisch und sozial weiterbringt. Und wir waren voller Ansprüche, die uns oft auch gelähmt haben. Und voller Aversionen gegen Leute, die Musik aus rein musikantischen Gründen oder aus Gelderwerbsgründen gemacht haben. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit den Leuten, die dann später die Gebrüder Blattschuss gegründet haben, wo eine von denen von dem Unterhaltungswert der Musik, die sie machen, gesprochen hat und wo ich richtig ausgerastet bin und gesagt habe, das zähle ich zur Gegenseite. Also so waren wir ungefähr damals drauf und unser erstes Konzert fand im Januar 77 statt und da haben wir 10 Lieder geprobt und von denen haben wir 8 gespielt und schon über die 8 wurde mit dem Publikum ungefähr 4 Stunden diskutiert. Und getrunken natürlich, also es war nicht so bierernst, aber es war ein von unglaublichen Ansprüchen erfüllte Luft. Bei jedem Lied, was einer von uns gespielt hat oder was wir zusammengespielt haben, wurde sofort Einspruch erhoben oder Fragen gestellt. Also Sachen, die heute völlig unvorstellbar sind, glaube ich, auch bei jüngeren Leuten, so überhaupt nicht mehr üblich sind. Aber das war so eine Zeit. Was ist denn von diesen Gedanken, Trotz und Träume übrig geblieben? Na, das ist schwierig zu sagen, weil sich das immer wieder geändert hat. Nach dieser Zeit habe ich das ganz stark abgelehnt und habe gesagt, ich will Berufsmusiker werden, ich will schreibe meine Sachen, ich beuge mich überhaupt keinem Anspruch und keiner Diskussion, ich mache, was ich will. Und mittlerweile, finde ich, ist es Zeit, wieder sehr harte politische Lieder zu schreiben. Ich ertrage so ein Larifari-Zeug irgendwie immer schwerer. Das fing bei mir eigentlich 1985 an, als sich die Popstars hingestellt haben und gerufen haben, sie seien die Welt. Das fand ich unerträglich. Und seitdem versuche ich wieder eigentlich einen klaren politischen Standpunkt auch in einem Lied auszudrücken und vielleicht sogar durch Lieder, durch Texte zu finden. Wo ist der schmale Grat der Verbindung, mit Musik etwas zu geben, woran sich die Seele, das Ohr erfreuen kann, gleichzeitig Worte zu geben, an denen man sich vielleicht an der Poesie einerseits erfreut, andererseits aber auch an dem, dass man etwas mitbekommt, wo man entweder drüber nachdenken muss oder das einen antreibt, etwas zu tun? Also entscheidend ist da, glaube ich, nicht so sehr der Inhalt, sondern die Form. Und was ich persönlich jetzt von der Form her ganz schrecklich finde, sind Lieder, die belehren. Die mich darüber belehren, dass ich gefälligst glücklich sein soll, weil die Sonne scheint. Oder die mich darüber belehren, dass es schrecklich ist, dass auf der Welt Kinder hungern, während große Autos rumfahren. Beides finde ich genauso unerträglich. Was ich liebe, sind Lieder, die mich in eine Intensität reinbringen. Und wenn mir jemand sagt, ich sehe die Welt anders, seit ich begreife, dass die Sonne mich wärmt, dann ist mir das was Intensives, wenn es formal gut gemacht ist. Genauso wie wenn jemand mir sagt, der Hunger auf der Welt ist nicht durch Appelle zu lösen, sondern ich erzähle dir meine Geschichte, wie es Leuten passiert ist, dass sie ihr eigenes Getreide nicht anbauen konnten und nicht verkaufen konnten. Das ist zum Beispiel was für ein Lied, was mir was erzählen kann, was mich intensiver an das Problem ranbringt. Das finde ich dann ein großes politisches Lied. Wie suchst du die Sachen aus, die sich beschäftigen mit aktuellen Dingen? Suchst du sie aus, weil sie dich berühren, weil sie dir ins Gesicht springen? Was ist da das Kriterium? Naja, natürlich. Also ich kann mich nicht mit was beschäftigen, was mich nicht auch wirklich beschäftigt. Also auch als Staatsbürger oder einfach als Typ so. Aber ich will auch das nicht verhehlen, dass ich doch ziemlich freiwillig und Gott sei Dank in Arbeitszwängen drin stehe, zum Beispiel einen Jahresrückblick mit 4 anderen zu machen, der in Berlin sehr viel gesehen wird und wo ich einfach die Pflicht habe, Lieder für zu schreiben. Also gucke ich schon im Jahr, welche Themen stehen an, worüber willst du vielleicht was machen und dann kommt eben sowas raus wie Bad Bank, was ich vielleicht nicht geschrieben hätte ohne diesen Arbeitsauftrag. Du fühlst dich abgesaugt. bedrängt und ausgelaugt. Und deine Schuldenlast wie ein Mühlstein an dir hängt. Früher hättest du vielleicht Schluss gemacht, doch heutzutage gibt's für dich und deine Lage diese Bad Bank. Das achte Wunder auf der Welt nach sieben anderen Alten ist die Bad Bank. Die nimmt dir einfach alles miese ab und macht's für jemand anderen auf der schönen weiten Welt zum Geschenk. Hast dein Spiel verbockt, hast richtig abgezockt. Das Spiel hört nicht auf und jemand geht bei drauf. Früher hättest du dich vor Scham erhängt, doch heutzutage gibt's für dich und deine Lage diese Bad Bank. Das achte Wunder auf der Welt nach sieben anderen Alten ist die Bad Bank. Die nimmt dir einfach alles miese ab und macht's für jemand anderen auf der schönen weiten Welt zum Geschenk. Sei besser skrupellos. Werd deine Skrupel los. Sei jemand, der nur denkt, wie er sich selbst beschenkt. Denn wenn dir das nicht glückt, dann fällst du krass zurück. Fällst in die Riesenmasse, die Geschenke kriegt und nickt. Danke, Bad Bang. Das neueste Wunder auf der Welt nach sieben anderen Alten ist die Bad Bang. Die macht die Miesen von den Reichen allen anderen Menschen auf der schönen weiten Welt zum Geschenk. Wir leben alle in der Bad Bank. Wir leben alle in der Bad Bank. Wir leben alle in der Bad Bank.